Wieder runter. Tausendmal geschworen, dieser Flasche nicht zu trauen, dieser Flasche nicht zu trauen. Bin ich doch wie neu geboren, lässt mein Schenkelpferd sich schauen, lässt mein Schenkelpferd sich schauen. alles ist an ihr zu loben, Glas, Kristall und Purpurwein, wird der Prof herausgehoben, wird der Prof herausgehoben, sie ist er und ich ist mein, sie ist er und ich ist mein, sie ist er und ich ist mein. Deine Schere in meinen Haaren, allerliebste Lina,